Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute werden wir inshallah ta'ala gemeinsam ganz kurz zusammengefasst die 10 großen Zeichen der Stunde durchnehmen. Wirklich ganz kurz, denn wir haben eine spezielle Unterrichtsreihe von den kleinen Zeichen, die schon gekommen sind, zu den kleinen Zeichen, die noch kommen werden, bis hin zu den großen Zeichen, was alles passieren wird, im Detail eine Unterrichtsreihe gemacht. Inshallah ta'ala werde ich sie euch unter dem Video verlinken oder am Ende des Videos nochmal als Link einblenden, bi'idhnillah ta'ala. Deswegen werden wir sie ganz kurz durchnehmen, damit ihr so einen Überblick habt über diese 10 großen Zeichen. Fangen wir an. Erstens, der Rauch. Ein Rauch, der erscheinen wird, der gewaltig sein wird. Nicht nur einfach nebelhaft, sondern ein Rauch. Es wird nicht als Nebel bezeichnet, sondern wenn ein Rauch kommt, Rauchwolken, dann spüren die Menschen direkt Gefahr. Und so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Fürchtet oder erwartet den Tag, an dem der Himmel mit einem gewaltigen Rauch kommt und die Leute sagen, oh mein Gott, das ist eine heftige Strafe für uns. Subhanallah. Also das erste Zeichen, was auftreten wird von diesen großen Zeichen, ist der Rauch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass wenn ein großes Zeichen kommt, ein großes Zeichen, dann folgen die anderen wie eine Perlenkette. Wenn man sie kaputt macht, fallen sie eine nach dem anderen runter. Und so werden auch die großen Zeichen. Wenn eine runterfällt, wenn du die Kette zerrissen hast, und eine Perle fällt runter, wie schnell fallen dann die anderen Perlen runter? Könnt ihr euch vorstellen, subhanallah. Deswegen machen wir direkt weiter mit dem zweiten. Und das zweite ist der Dajjal. Der Dajjal, ein Mensch, ja, der groß sein wird, einäugig, natürlich nicht so, wie wir das kennen, dass er ein Auge hier hat. Er hat ganz normal zwei Augen. Ein Auge ist blind, das andere Auge ist ein bisschen schwammig, so sieht aus wie eine Weintraube, heißt es in Hadithen. Wie gesagt, Details könnt ihr inshallah ta'ala in den Unterrichten, in der Unterrichtsreihe, die wir gemacht haben, darüber entnehmen. Dieser Dajjal, er wird ein paar Fähigkeiten haben, die die Menschen überzeugen wird. Er wird zuerst sagen, dass er ein neuer Prophet ist. Dann wird er sagen, er ist selber Gott. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, euer Gott hat nicht ein Auge. Denkt drüber nach. Wie kann es sein, dass euer Gott weniger Fähigkeit zum Sehen hat, wie ihr sozusagen? Subhanallah. Aber ihm werden halt Wunder gegeben. Er wird der Erde befehlen, er wird ihre Schätze bringen, er wird dem Himmel befehlen und es wird regnen und solche Sachen, subhanallah, die Menschen sozusagen davon überzeugen, dass er der Herr der Welten ist. Und das wird eine gewaltige Fitna sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, wenn er kommt, dann rennt weg. Versucht nicht, ihm Widerstand zu leisten. Und er wird in 40 Tagen die ganze Welt bereisen. Ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und die restlichen Tage wie eure Tage. Subhanallah. Wie genau und was passiert, könnt ihr inshallah ta'ala in den Unterrichtsreihen anhören. Daraufhin ist das dritte große Zeichen, was kommen wird, ist Isa a.s. Weil keiner kann den Dajjal vernichten. Keiner kann ihm entgegenwirken. Er ist der Stärkste. Subhanallah. Bis aber Isa a.s. wieder herabkommt. Und das ist das, was wir Muslime glauben. Isa a.s. wurde nicht getötet, er wurde nicht gekreuzigt, denn er wurde zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben. Wie, wissen wir nicht, aber er wird da, wo er ist, wieder herunterkommen. An dem Tag, wo die Muslime sich versammeln werden, um das Fajr-Gebet zu beten, dann wird Isa a.s. auf seine beiden Hände auf Engel liegend, er hat seine Hände jeweils auf einen Engel drauf, sie kommen mit ihm runter, von seinen Haaren tropft Wasser, das aussieht wie Perlen, und die Muslime werden sich freuen, dass er kommt, und sie werden gemeinsam das Fajr-Gebet verrichten, und er wird nicht der Vorbeter sein, subhanallah. Es wird zu ihm gesagt werden, komm, bete vor, du bist ein Prophet. Er wird sagen, ihr habt schon einen Anführer und damit wird der Mahdi gemeint sein. Und er wird hinter dem Mahdi beten und sie werden dann gemeinsam rausgehen, gegen den Dajjal zu kämpfen. Und wenn der Dajjal ihn sieht, dann wird er anfangen, sowas wie zu schmelzen. Und er wird Angst haben und wegrennen. Subhanallah. Bis Isa a.s. ihn dann an einem bestimmten Ort treffen wird und ihn besiegen wird. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr inshallah ta'ala in der Unterrichtsreihe nachschauen. Na. Das vierte Zeichen, was auftreten wird, ist, dass die Sonne vom Westen aufgehen wird. Nicht mehr vom Osten, sondern vom Westen. Subhanal Malik. Wir kennen das, wir stehen ganz normal auf, die Sonne geht vom Osten auf, so wie es auch sein muss. Aber wenn die Stunde eintrifft, wenn diese Zeichen alle eintreffen, dann wird die Sonne vom Westen aufgehen. Und die Menschen werden sich wundern. Subhanallah. Und wenn das passiert, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann gibt es keine Taube mehr. Keine Reue wird mehr angenommen. Weil dann werden die Leute sagen, oh, jetzt glaube ich, jetzt habe ich es gesehen. Dann ist es zu spät. Wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann wird keine Reue mehr angenommen. Der Gläubige ist klar und derjenige, der nicht an Allah und seinen Gesandten glaubt, der wird klar sein. Subhanallah. Da kann man dann sagen, wie viel man will, dass man an Allah glaubt, dann wird es zu spät sein. Subhanallah. So eine gewaltige Prüfung genauso. Die fünfte Sache, die auftreten wird, ist ein Tier, das aus der Erde herauskommen wird, das mit den Menschen spricht. Subhanallah. Er wird die Menschen nach einigen Überlieferungen abstempeln. Das ist ein Gläubiger, das ist kein Gläubiger. Das ist ein Gläubiger, das ist kein Gläubiger. Sozusagen, dass man danach nicht mehr sagen kann, okay, ich glaube noch, zu spät. Dann das sechste Zeichen, das eintreten wird, ich mache jetzt keine Reihenfolge, so wie es passieren wird, weil die Reihenfolge ist nicht unbedingt klar, aber sie werden ganz schnell aufeinander folgen. Obwohl man sagen kann, dass zuerst natürlich Dajjal kommt, dann Isa a.s. Auf Isa a.s. folgt das sechste Zeichen jetzt, was ich erwähne. Das ist, man nennt es Gog und Magog, also Gog und Magog. Wir nennen es Yajuj und Majuj. Das sind zwei Völker, die damals Dhul Qarnayn eingesperrt hatte und die von damals bis heute immer noch eingesperrt sind, Subhanal Malik, und keiner sie erfassen kann, kein Radarsystem, kein Satellitensystem weiß, wo sie sind. Sie sind hinter einer stählernen Mauer, wo sie nicht rauskommen und jeden Tag versuchen sie, rauszukommen. Das ist ein gewaltiges Volk. Sie sind gewalttätig, sie sind aggressiv, sie vernichten alles. Und wenn sie herauskommen an dem Tag, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala es für sie bestimmt hat, und wie das passieren wird, könnt ihr nachschauen in der Unterrichtsreihe. Dann werden sie herauskommen und sie werden alles vernichten, was es gibt. Alle Tiere, alle Menschen, alle Gebäude, alle Bäume. Sie werden einfach alles kaputt machen, weil ihre Natur ist so. Sie sind so erschaffen. Selbst sie gehen zu einem See, das erste Volk geht zu einem See. Sie trinken das ganze Wasser so leer, dass das zweite Volk, wenn es kommt, sagt, war hier Wasser. Subhanal Malik. Und sie werden alles kaputt machen, alles vernichten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, doch versucht nicht gegen sie zu kämpfen. Keiner wird es schaffen. Sie machen alle kaputt, sie werden alle vernichten. Ja, bis auf eine Anzahl von Muslimen, die mit Isa a.s. sich verschanzen wird auf einem Berg. Und wie das Ganze dann abläuft und was danach passiert, wie gesagt, alles in der Unterrichtsreihe. Aber das ist auch ein Zeichen der Stunde. Yajuj und Majuj, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie von jeder Anhöhe hereinkommen, anstreben, so hinrennen, subhanallah. Wie wenn du in den Horizont blickst und durch verschiedene Berge, und auf einmal kommt von da eine Armee und von da und von da und du hast gar keine Möglichkeit auszuweichen. Subhanal Malik. Das ist das sechste Zeichen. Das siebte, achte und neunte Zeichen, die kann man gleich zusammennehmen, sind Erdrutsche, die passieren werden. Ein riesen Erdrutsch im Osten, ein riesen Erdrutsch im Westen und ein riesen Erdrutsch in der arabischen Halbinsel. Subhanallah. So dass die Erde nur noch aus Löchern besteht. Riesige Erdrutsche. Ja, ihr kennt das, wenn auf einmal, ihr kennt solche YouTube-Videos auch, ja, wenn ein Auto fährt oder Menschen laufen und auf einmal bricht die Erde auseinander und die Leute werden verschlungen oder die Erde fällt einfach nach unten. Subhanallah, das sind Erdrutsche. Aber die wird es in Großformat geben. Riesengroß. Subhanallah. Einen im Osten, einen im Westen und einen in der Mitte, kann man eigentlich sagen, in der arabischen Halbinsel. Subhanallah Malik. Das zehnte Zeichen, meine lieben Geschwister, wird ein Feuer sein, das aus Jemen ausbricht, das so gewaltig sein wird, dass er die ganzen Menschen versammelt zu einem bestimmten Ort, wo Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Auf diese Menschen wird dann die Stunde eintreffen, an diesem Ort. Also es werden nur noch ganz wenig Menschen übrig bleiben. Es ist auch nichts anderes zu erwarten, nach all diesen Zeichen, die passiert sind, gekommen sind. Und diese Menschen, die noch übrig sind, die werden mit einem riesen Feuer versammelt an einen Ort, an einem bestimmten Platz, wo auf die dann die Stunde eintreffen wird. Subhanallah Malik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wallahi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gekommen ist vor 1400 Jahren, er sagte, ich bin gesandt mit der Stunde so. So, dieser Abstand. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hier und die Stunde ist hier. Wie viel ist das? Das ist schon alles passiert von der ganzen Welt. Von Adam alaihi wasallam, von Anfang der Schöpfung bis jetzt. Und das da ist die Stunde, wenn das Ende sein wird. Und wir haben schon 1400 Jahre. Wir wissen nicht, ob das so viel ist oder noch weniger. Aber es ist sehr, sehr wenig. Und die Stunde, die Zeichen, die kleinen Zeichen sind schon fast alle aufgebraucht. Ich könnte sie alles in der Unterrichtsreihe anschauen, anhören. Alles ist schon fast aufgebraucht. Nur noch wenige Sachen sind übrig, wie zum Beispiel, dass ein Berg aus Gold erscheinen wird und solche Sachen. Das könnt ihr euch alles anhören. Und wenn das fort ist, dann kommen die ganzen großen Zeichen. Und wenn die großen Zeichen kommen, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, uns hilfreich sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch das ein Nutzen sein. Und ich bitte euch wirklich, diese Unterrichtsreihen anzuhören, Stück für Stück, denn die sind sehr, sehr hilfreich, besonders die Details der großen Zeichen, die auf die Stunde, Zeichen oder die Zeichen der Stunde hindeuten oder die Zeichen der Stunde sind, sind sehr, sehr nützlich und die sollte eigentlich jeder Muslim lernen, die Zeichen der Stunde, damit er sie weitergeben kann von Generation zu Generation, zumindest seinen Kindern das beibringt und sie warnt vor dem Dajjal, sie warnt vor Yajuj und Majuj und sie die auf dem richtigen Weg erzieht. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Jazakumullah khairan. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, kurz ein Abo dazulassen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.